Hola, willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop, Magazin für Grenzmusik mit Eike Stolzenburg, beginnt hier die Ausgabe Nummer 30 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Ich danke dir sehr für das Zuhören der Sendung und hoffe, du genießt die Musik von heute. Circa 2 Stunden Neuheiten, nicht nur aus Spanien, aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Wir starten mit Boykott und ein Song, die sie mit vielen anderen Großen der spanischen Punk- und Rock-Szene vor einigen Jahren veröffentlicht haben. Das wird heute, glaube ich, das einzige etwas ältere sein. Das Lied heißt Stop Censura. Stop Censura von Boykott mit unter anderem Reincidentes, Barricadas, Over, Habeas Corpus, Berritxarrak und Sociedad Alcohólica. Gleich danach Kepler, eine neue Band mit erster Single Renegados. Viel Spaß! Es una estupidez. ist Nick Steep in OS Radio. Das Renegados von Kepler. Wir hören gleich eine Band, die am 2. April seine Deutschland-Tour startet. Schwedisch-keltisch Punk. Sie sind Sirek. Wir hören eine der zwei Singles aus dem 6. Album Kings of Südfegol, die am 1.4. veröffentlicht wird. The pubs, they are closed and we can't buy a beer. It was fucked during lockdown, ah, this lousy year. My liver is screaming to feed him a sup. So come on, you bastards, and open the pubs. So come on. So come on, you bastards, and open the pubs. The pubs are your clothes, and we can't buy a beer. The fuck you're on lockdown, and this town's a year. We live on a stream, and the feed him a sub. So come on, you bastards, and open the pubs. Aus Osnabrück, Burger Weekends mit Eat You aus dem EP Tape of the Seas. Wir reisen jetzt nach Galicia. Und in Santiago de Compostela finden wir eine meiner Lieblingsbands, Descarallas, hier mit Atrapados en la Red im Netz gefangen. Danach geht es weiter mit einem Musikblog, hier ein Mixtape mit 16 Cuerdas und Troix aus Spanien und Plastic Tears aus Helsinki. Hoy vamos a montar la revolución, patrocinada por Vodafone. Estamos listos para la batalla, al otro lado de la pantalla. Como bobos mirando un teclado, nos han dado un juguete para entretenernos y soltar la rabia sin que no llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Si estás vivo, nunca es tarde. Si está dentro, sácalo. Si no llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Que se va, que se va. Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Yeah. life over trying to find a girl like you. Now that I found you, I'd be better off without you. I said, only life over trying to find a girl like you. Now that I found you, I'd be better off without you. Plastic Tears aus Helsinki mit Domesday Girls aus dem vierten Album Anthems for Misfits. Zurück nach Spanien für zwei Songs von Pun, Carras Malas Pulgas und Última Sentencia. Diese und alle Lieder wird ihr auf der Facebook-Seite der Sendung finden, wenn ich die Tage die Playlist mit dem Link zum Podcast mit euch teile. Klickt auf die Bands, die euch gefallen und findet mehr Videos, mehr Infos von diesen Superbands, die wir heute hier hören. We'll be right back. Berry, Virgen y cambia el reloj. Lemmy siempre en el corazón. El sonido de la distorsión, voces rajadas en cada canción. Un hombre bomba que te hace vibrar. Es el sonido de esta realidad. Music präsentiert eine eindrucksvolle Resurrection-Serie des fast kompletten Annihilator-Katalogs. Metal Tour markiert den Start dieser groß angelegten Kampagne, die Sonderformate, Bonusmaterial und bisher unveröffentlichte Musik der Band beinhaltet. Metal Tour wurde auf eindrucksvolle Weise neu aufgenommen, mit keinem geringeren als Dave Lombardo am Schlagzeug und mit neuem Gesang von Stu Block. Wir hören eine der Singles, Couple Suicide, Annihilator featuring Danko Jones und Angela Gossow. Musik. We have to take Turn Up Psycho mit The Living Dead. Das ist Mixtape im OS Radio auf 104,8. Ich präsentiere euch einen Musikblog, da ich gerade unterwegs in Spanien bin und mir technisch nicht gerade einfach fällt, diese Sendung aufzunehmen. Dann bin dann diesmal etwas sparsam mit der Anmoderation. Aber ich wollte auf jeden Fall, dass ihr euch eine Menge Musik präsentieren. Dann dachte ich mir, ich nehme es trotzdem auf. Und und dann genießen wir dann zusammen 2 Stunden tolle Musik mit weniger Unterbrechung von mir. Bis 9 Uhr, bis 21 Uhr hören wir La Cifra Negra, The Chase, Mala Brava und Carta Blanca. Dann bekommt ihr die Nachrichten der Redaktion von OS Radio und gleich danach geht es weiter bis 22 Uhr mit mehr Neuheiten, mehr Punk, Rock und Metal, hier ein Mixtape mit Mercedes Herrada. De tierras más allá del mar, sed de riquezas que sacian con sal, secaron la fuente y aún quieren más. Con baratijas nos han logrado embaucar. Fuego y metal esconden con rezos su inmensa maldad. Beben la sangre de un ser celestial. Somos salvajes, pero ellos lo son aún más. En línea recta les creen. Se alzan banderas, conflictos a lograr la libertad. Libertad. Radio. Algo está pasando, pierdo la cabeza en este agujero, borrando los minutos, solo sin remedio. Sé perfectamente, luchar contra mi miedo me hará mucho más fuerte. Siento que la vida me lleva a la deriva y me rompo los cojones buscando una salida. Ya ni me conozco, cordura me rehúye, el amor me sabe a poco. Cuando estamos solos, sus besos me sostienen, su olor me vuelve loco. Cuando estoy con ella, cruzamos las fronteras buscando primaveras. Cuando me desvelo, oigo el minutero, despierto de mi sueño y vuelvo al agujero. Dentro de un reloj de arena he empezado a construir un desierto de cimeras que me arrastra hacia la niebla por no estar cerca de ti. Rompiendo las cadenas, venciendo este castigo, salgo pa' buscarte, pidiendo a las estrellas que alumbren mi camino. Largo es el sendero, pa' estar entre tu pecho, enredarme entre tu pelo. Arden las miradas sin decirnos nada, ganan la batalla, sobran las palabras. Ich bin Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape German Version Nummer 30 mit vielen Neuigkeiten aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene bis 22 Uhr. Also bleib bitte dran. Wie ich vorhin erklärt habe, es ist eine Sendung mit weniger Unterbrechungen von mir, da ich gerade in Spanien unterwegs bin und mir technisch gerade nicht so einfach fällt, die Sendung aufzunehmen. Wir starten sehr international. Erstmal mit Leviathan, Heavy Metal aus Alicante, Spanien, mit Puños en Alto. Dann fahren wir nach Italien, wo wir The Ossuary hören können, mit Rat King, Wrecked King, aus dem Album Oltre Tomba. Danach die schwedisch-griechische Melodic Death Metal Band Night Rage, die vergangenen 18. Februar ein neues Studioalbum und den finalen Teil ihrer Trilogie inspiriert von Dantes Inferno veröffentlicht hat. Und dann zurück nach Spanien, aber das erzähle ich euch später. Escuchas la voz, te toca entrar en acción. Genau, Searching Oblivion von Night Raid. Auch gerade ganz neu eine Band aus Navarra, der meldet sich zurück nach einer langen Pause mit Single Silence. Sie sind Corrosive. Danach geht es weiter mit Mountain Eye, Band, die vor weniger Tagen dem Song I Am E mit Lyric-Video präsentiert haben. Drive up, keep it down. Drive up. Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Yeah. Frontiers Music präsentiert Embrace the Unknown von Spirits of Fire, was wir gerade gehört haben. Es folgt jetzt den großartigen Black Bomber aus Helvierzo, Spanien. Sie haben vor ein paar Wochen das Video vom Song Let's Get Drunk veröffentlicht mit Bilder aus der Reise und Konzert in Barcelona in Rifle Fest, gefolgt von Death Dealer mit Fuel Injected Suicide Machine und Thunder mit The Western Sky. Alles ganz neu und frisch bekommen hier für Mixtape, hier für euch. If we come to meet a little madness, we come to meet a little before you. If you know someone who tried to stop us, come on, Jerry, we put it all upside down. Everybody, let's get drunk tonight. Everybody, let's get drunk tonight. Everybody, let's get drunk tonight. Mixtape in OS Radio. poderlo partir. Para poderlo partir. Para poderlo partir. Para poderlo partir. Ensayo error von Marte Diem. Es geht weiter hier in Mixtape Frontiers Music präsentieren. Venus 5, ein frischer, zeitgemäßer und spannender Mix aus Metal und Pop. Performt von 5 Powerfrauen aus Schweden, Slowenien, Albanien, Italien und Serbien. Ein europäisches Vorzeigeprojekt. Wir hören der erste Single Tom and Miss Amy Lee. Tom was a plane operator. The sky and his voice was magical. Marvin Gaye would have been jealous. Yes, he was meant to be a star, but the stage fright was too strong. Come tomorrow. aus Madrid, Aches, mit Tu Lugar. Die Sendung von heute, meine liebe Freunde und Zuhörer von Mixtape, ist leider fast zu Ende und ich muss mich schon verabschieden. Ich sage erstmal tausend Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit so vielen großartigen Bands und Neuheiten. Ich verspreche, dass ich in der nächsten Sendung ein bisschen mehr quatschen will, ein bisschen mehr erzählen werde. Diesmal war technisch nicht so einfach, nicht so möglich, wie ich schon ein paar Mal in der Sendung erwähnt habe. Schaue mal die Tage auf Facebook, Mixtape Mercedes Herrada, dort werde ich einen Link mit dem Podcast und Playlist teilen. Der nächste Termin für Mixtape ist am 1. April in 4 Wochen. Ich wünsche dir einen schönen Samstagabend. Wir hören jetzt Skills mit Stop the World. Saludos de Mercedes Herrada, buenas noches und bis zur nächsten Sendung. Stand still, we don't care what you feel.